gibt. Wir folgten der zweiten Fahrradspur und näherten uns nach einiger Zeit einem hässlichen, schmutzigen Wirtshaus. Mein Freund Holmes stöhnte plötzlich auf,